Abschnitt 22 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gazel, März 1916. Euer Schicksal sind stets eure Taten, Menschen. Will des Schaffens Glück euch nicht geraten, Menschen, klagt euch selber nur der Unterlassung an. Schwer von Brotfrucht prangten eure Saaten, Menschen, doch die Friedensarbeit ließ euch unbeglückt, und aus freien Brüdern wurden Staaten, Menschen. Normen gabt ihr und Gesetze eurem Neid, wurdet selbst zu Knechten und Soldaten, Menschen. Und ihr setztet in die Welt Gewalt und Krieg, und durch blutige Leichenfelder warten Menschen. Haltet ein, besinnt euch auf den Gottberuf. Heil und Trost stiebt nicht aus den Granaten, Menschen. Auf den Weg, von eurem Eifer aufgeschürft, drängen, schlitzgeäugelt, die Asiatenmenschen. Leidvoll mahnend ruft der Weltenfreund euch zu, werdet ewigen Erdenfriedens Paten, Menschen, denn es werden vor den künftigen nur bestehen, die dem Dritten Reich im Geist genahten Menschen. Ende von Abschnitt 22.